Freiheit ist ein Grundbedürfnis. Daher bevorzugen Menschen weltweit die Demokratie gegenüber allen anderen Staatsformen, wie Umfragen zeigen. So ist in Deutschland das Gefühl von Freiheit im Vergleich zu den Vorjahren auf einem Höchststand. Freiheit befördert den Fortschritt in Wissenschaft, Technik und Handel, macht Gesellschaften damit erfolgreicher, gibt den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten und macht sie insgesamt zufriedener. Der Motor der Freiheit, hatte einmal Fahrt aufgenommen, lässt sich kaum noch stoppen, auch wenn es oft lange dauern mag, bis er in Gang kommt. Daher wollen selbst die Autoritären, wenn sie ganz ehrlich sind, nicht auf die Vorteile der progressiven Revolution verzichten. Zum Beispiel mit ihrem Smartphone die nächste Urlaubsreise nach Ägypten zu buchen oder sich Beiträge auf Facebook anzuschauen, ohne dass der Staat die Inhalte zensiert. Ohne Offenheit ist kein Fortschritt möglich. Und von gesellschaftlicher Freiheit können wir nicht genug bekommen. Von der Freiheit, nach unserer eigenen Vorstellung zu leben und zu arbeiten, dorthin zu reisen, wohin wir möchten, diejenige Person zu heiraten oder zum Partner zu nehmen, die wir lieben, und von der Freiheit, unsere politische Meinung zu sagen, ohne staatliche Repressalien befürchten zu müssen. Das unterscheidet Freiheit von anderen Gütern. Waren haben einen abnehmenden Grenznutzen. Das erste Stück Schokolade schmeckt fantastisch. Mit jedem weiteren nimmt der Nutzen ab, bis man den Punkt des Überdrusses erreicht. Gesellschaftliche Freiheit jedoch hat keinen abnehmenden Nutzen. Mit jeder neuen Freiheit, die wir genießen, gewinnen wir individuelle Vorteile hinzu. Daher wird die Freiheit auf Dauer immer gewinnen. Sie hörten Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken, von Philipp Hübel. Gelesen von Christian Baumann. Produktion der Hörverlag 2019. Auf Wiederhören bei Audible.